Digga, wenn ich drauf geh, komm in meine Brust, das Flasche Bombay, du willst aufstellen, aber geht nicht, bis zum Käfig, Bumbis, Bumbis, UFC-mäßig, ja. Sag mir, was bringt mir dein Rücken mit täglich mit Brüdern, die für die Gang stechen. Paar Brüder, die brechen vor Kamera, lächeln im Studio Session. Die droppen die Flaschen von Rewe ab, Bruder, ich werde nur durch die Moneten satt. Bin mit den Hoodies auf Modus, ja, jede Nacht, deshalb ist neidisch, weil ich aber Knete mach. Nee, nee, keiner lacht hier in meiner Stadt, Tag und Nacht, giftige Flows, 4-2-8. Muss das Handballer bleiben, weil mein Hype ist ein anderes Level, du weißt. Du schießt wieder los, mir egal, und ab jetzt ist mein Brot nur Elan. Ich geh nur noch vorn, drück aufs Pedal. Trotzdem bin ich immer noch ein Esmeralda. Du schießt wieder los, mir egal, und ab jetzt ist mein Brot nur Elan. Ich geh nur noch vorn, drück aufs Pedal. Trotzdem bleib ich immer noch ein Esmeralda. Ich hab mich noch nie verändert. Geld macht, können sie nur lästern, so wie gestern. Mach ich alles wieder selber, immer hellwach. Geh, frag meine Eltern, Bretter, Bretter, ich jage mich hoch, Digga, besser, besser werd ich sowieso. Diese Rapper, Rapper, ne Stimme, mein Niveau schmeckt lecker, lecker, so wie eine Million. Ich kille die Filme, machen, die machen nur Fahrt, aber wissen gewisse Personen, sie machen mir nach. Mero, sein Pate ist Asi, Asi, will Money, Money, so wie Badr Hari, geh und pack deine Sachen, du Pico. Bleibe der NS im Trikot und in der Kabine war ich wieder Mero und sorgte für eine barbarische Stimme. Du schießt wieder los, mir egal, und ab jetzt ist mein Brot nur Elan. Ich geh nur noch vorn, drück aufs Pedal. Trotzdem bin ich immer noch ein Esmeralda. Mero schießt wieder los.